Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen heute die Piraten im Kreis Borken präsentieren mit der Versammlungsleitung durch. Gut, dann begrüße ich mal alle Anwesenden, inklusive mir vier Personen. Ich hoffe mal, da kommen noch welche dazu. Genau, dann könnt ihr euch schon mal eintragen hier im Pad, wer alle da ist. Glaube ich, jetzt erstmal noch einen Top drin. Andere Tops, die nicht draufstehen von den Anwesen hier. Oh, ich habe gerade schon mal einen Link reingestellt für eine Vorbereitungsveranstaltung für unsere KMV. Ich schreibe da gleich noch was zu. Also nein. Okay. Doch, ich habe auch noch einen, ich schreibe es dazu. Schaue ich mir mal einmal an, was du da meinst. Also, okay, ja. Macht Sinn, sowas. Uiuiui, okay. Ja, dann können wir mal direkt so ein Sheet für uns aufsetzen, wa? Was meinst du jetzt? Das Sheet von Harald, was er da gepostet hat. Genau, also diese Infoveranstaltung, die ist ja glücklicherweise 3 Tage vor unserer eigentlichen Veranstaltung im Borken. Und ich wollte da auf jeden Fall hinfahren, um die Diskussion mir anzuhören und vielleicht auch mitzudiskutieren. Und wenn jemand mitfahren will, nehme ich den auch gerne mit oder wir können zusammenfahren entsprechend. Ich darf euch schon mal verraten, dass wir ja kurz drüber gepodcastet haben und dass es davon, so wie es aussieht, eine Aufzeichnung geben wird, die wir hinterher auch veröffentlichen können. Das ist gut, weil dann bin ich mit mir noch in Kur. Wobei ja, ich wäre gerne hingefahren. Sonst hinfahren immer, also vor Ort ist immer besser als irgendeine Aufzeichnung. Am 6. kann ich leider nicht. Termine. So frei also, wie vor. Also für den, also ich kann am 6. auch nicht hinfahren, aber für den Hörer, es geht um eine Infoveranstaltung für die Frage, ob man in einem Ort besser oder im Kreis besser einen Kreisverband oder ein Piratenbüro gründet und das findet in Meinerzhagen statt. Ich war übrigens gestern Abend spät bei einer Mumble-Sitzung dieses Märkischen Kreises, wo auch Meinerzhagen zugehört. Und die wollen da in Anführungsstrichen wirklich eine Großveranstaltung draus machen. Die haben also an Tischen parlamentarisch ca. 130 Plätze plus nochmal weitere Plätze, die besetzt werden können von ca. 150. Und da habe ich gesagt, das wird ja fast ein LPT von dem Potenzial. Dann sagt er, nee, beim letzten waren ja über 500 beim LPT, aber sagst du, die vorherigen waren es halt auch immer so um die 300. Und wenn 300 nach meiner Tagen kommen, dann wäre es ja schon äußerst erstaunlich. Aber ich denke mal, da werden so 30 bis 50 Leute hinkommen und dann ist es auch gut. Naja, so einfach ist es nicht, die Piraten von überall her zu locken. Ja, aber ich denke, Martin, wir sehen ja auch vor dieser Entscheidung, was wir da jetzt eventuell machen, ne? Ja, so wie wir auch. Ja, ich denke mal, ein Drittel der Kreise und Städte ist ja schon so weit, dass die da die Entscheidung für sich erstmal zumindest vorläufig getroffen haben und schon entweder einen Kreisverband gegründet haben oder ihr Piratenbüro gegründet haben. Und bei den anderen 2 Drittel steht das jetzt an, sodass also das Potenzial derer, die da jetzt aus direktem Interesse in der eigenen Entwicklung hingeht, schon recht groß ist, aber eben auch durchaus begrenzt. Das sind ja im Prinzip dann circa 30 Kreise oder eben Städte, die dann noch in der Entscheidungsfindung sind. Und wenn dann über den Daumen jeweils 1, 2 oder 3 aus dieser Richtung kommen, wäre eben das Potenzial der Veranstaltung bei 30, 60 oder 90 Teilnehmer. Ja, ich hoffe ja mal für die Flauschkon-Leute, dass es da wenigstens voll wird. Ja, die Sitzung ist ja gerade parallel im AK Kultur und im Moment wird ja ziemlich viel getrommelt, wobei eben dieser 9. wohl insgesamt nicht ganz so günstig ist, weil unter anderem der sehr große Kreis Neuss auch seine Kreismitgliederversammlung mit einigen wichtigen Punkten, wie unter anderem eben einer Satzung und Geschäftsordnung, die da verändert oder verabschiedet werden soll und wo sie lange dran gearbeitet haben, sodass auch da natürlich die Entscheidung zur Flauschkon zu fahren oder eben die eigene Kreismitgliederversammlung teilzunehmen, dann auch bei den meisten eher zum Zuhausebleiben neigt. So, wie kriegst du das denn so rechtzeitig hin, dass man sich da vom 9. dann noch reinziehen kann? Bitte? Kriegst du dann die Aufzeichnung denn dann so rechtzeitig hin, dass man sich um 9. noch reinziehen kann? Normalerweise sollte das gehen. Also das geht immer direkt am nächsten Tag oder so, dass das freigeschaltet wird. Also wenn der Harald vor Ort ist und das noch ein bisschen begleiten kann als Krähennestmitglied, dann geht das bestimmt sehr flugs. Ich habe, die fingen da auch wieder an, über Technik zu reden und dieses und jenes, und da ist der Bruder Tontechniker und da wurde wieder über Perfektionismus, ist ja auch sehr lobenswert, gesprochen, was man nicht alles Tolles machen kann. Und da habe ich gesagt, Leute, guckt einfach nur, dass ihr ein bisschen Ton aufgezeichnet kriegt. Hauptsache, wir haben was. Das ist besser, als wenn wir irgendwas Perfektes am Ende gar nicht haben. Und ich glaube, das ist auch angekommen. Ja, dann kommen wir mal zu Top zurück. Ich begrüße zwei neue Führer, Beteiligte, mal Bauer und Easy Early. Na, Bünd. So neu bin ich jetzt auch nicht. Na, für heute. Auch nicht neu. Unsere super tolle Aufzeichnung. Neu in die Runde, in den Kanal hineingefallen. So, okay. Christian hat euch förmlich willkommen geheißen, damit der geneigte Hörer auch weiß, dass ihr da seid. Ja, ich bin nicht da. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gibt es noch vorzubereiten. Mitgliederversammlung. Ja, da muss ich ja meine weniger erfreuliche Mitteilung machen. Als wir die Kreismitgliederversammlung besprochen hatten, so auf den letzten Drücker und Einladung an diesem einen Mittwochabend, da habe ich ja dann auch den Schnellschuss gemacht, während der Sitzung angerufen und hatte im Kopf, dass die Sitzung um 19 Uhr stattfindet. Habe es für 19 Uhr reserviert und dann wurde uns sehr schnell klar, dass das nicht richtig ist, und habe direkt am nächsten Tag angerufen und gesagt, wir haben um 15 Uhr die Sitzung. Ja, aber bei dem zweiten Anruf ist ein Mitarbeiter und nicht die Chefin selber ans Telefon gegangen und der hat das für 15 Uhr eingetragen. Problem ist, dass eine Hochzeit stattfindet, genau in unseren Räumlichkeiten, die wir bräuchten. Wir kriegen jetzt eine Räumlichkeit, zumindest bis 19 Uhr ist das so, die nur 20 Personen fasst. Es reicht. Ja, ich denke auch, ne? Also ich meine, es wäre schön, wenn es nicht reicht, aber realistisch ist, dass es reicht. 20 Personen zum Sitzen, ja, zur Not müssen wir einige stehen. Ja, beziehungsweise ein paar Stühle, die man noch dazustellen kann, wird sicherlich auch noch gehen, weil die 20 sind meistens ja parlamentarisch mit Tischen, also hat man da schon Platz auch für 25, 30 Leute. Eben, vielleicht sollten wir uns das doch nochmal vorher angucken. Dann hatten Harald und ich vorhin schon mal geplänkelt, was Presseeinladen angeht, und wir beide sind der Meinung oder sind übereingekommen, dass wir es nicht für sinnvoll halten, zu trommeln. Wenn sie kommen, kommen sie, und wenn nicht, dann eben nicht. Und wie seht ihr das? Ähnlich. Ich halte eine Art Ergebnisprotokoll für sinnlicher als PM dann. Ach so, ja, okay. Klar, so eine Pressemitteilung anschließen würden wir natürlich auch rausgeben. Aber gerade bei solchen Wahlveranstaltungen, sage ich mal, auf die Deutsche, wo ja auch sehr kontrovers diskutiert wird, wenn sie nicht kommen, ist auch gut. Ist das nicht üblich, dass man einfach nur so ein Info-Ding rausschickt, dann und dann Kreismitgliederversammlung der Piraten, und dann werden sie da ihre Reporter rausschicken oder nicht? Oder wie ist das eigentlich üblich? Ja, man muss ja vielleicht nicht irgendwelche Reporter direkt einladen, sondern einfach sagen, ja, wenn wir so machen, ja, dann ist die Versammlung, wer kommen will, kann das, ist ja öffentlich. Ja, die Frage ist, ob ich das an die Presse mitteile oder ob ich es nicht mitteile, das muss jetzt hier nur entschieden werden. Also deswegen war ich gerade überlegen, dass man in der Presse ankündigt, dass diese Mitgliederversammlung am 9.9. und so weiter mit Wahlen blablabla stattfindet. Das würde ich tun. Nur würde die Presse nicht explizit einladen. Ah, okay. Ja, so habe ich doch verstanden. Ja gut, dann mache ich das so. Wer schreibt Protokoll? Am besten alle aufpassen. Gut. War 9.9., 8.9.? 9.9. Bitte? 9.9. Die Frage wäre, ob wir jetzt für den Termin eine Wiki-Seite eröffnen, wo dann auch diejenigen, die kandidieren wollen, sich entsprechend vorstellen können, wie das sonst bei Kandidaturen ja auch üblich ist. Unter anderem bräuchten wir halt so eine Seite, ne? Wir haben ja noch einige andere Tops von unserer Versammlung, die wir ja noch erstmal ein bisschen mit Leben füllen müssen, wie jetzt zum Beispiel Satzung oder Geschäftsordnung. Da müssen wir hier noch ein bisschen was vorbereiten, das werden wir ja nicht vor Ort machen. Dann schreiben wir das jetzt direkt mal auf, ne? Ich poste mal einmal die ganzen Tops rein und dann können wir mal gucken, wo wir noch mehr zu brauchen. Da haben wir ja, ne? Der Hammer wollte kommen. Ja. Ja, hat zugesagt. Schlussendlich entscheiden werden wir das ja auf der KMV, was wir wählen wollen. Aber um das vorher abzuschecken, hatten wir gesagt, dass wir einen Verwaltungs-, einen Presse- und einen Finanzpirat wählen wollen. Ist das richtig so? mehrere Büro- oder Verwaltungspiraten, damit die sich auch gegenseitig ersetzen können, falls irgendeiner krank ist oder anderweitig verpflichtet oder verhindert. Das ist dann halt die Frage, ne, was für Wahlordnung wir abstimmen, ne? Ob wir halt nur drei Büropiraten wählen oder halt jeweils einen Verwaltungspresse-Finanzpirat oder so. Es gibt da tausende Konstellationen, die wir uns ausdenken können. Also ich glaube, ich finde die Konstellation, okay, Pressepirat, also ich würde die Pressearbeit weitermachen und mich zur Verfügung stellen. Der sollte einen Titel haben, Pressepirat, damit es eben wie immer für außen bla bla. Und dann ist die Frage, ob wir für das andere auch einen Titel brauchen oder ob man sich da einfach abwechseln kann. Das heißt für mich aber, wenn ich Pressepirat bin, heißt das nicht, dass ich nur Pressearbeit mache. Im Prinzip ist mir das egal, ich mache alles mit. Nur den Titel nach außen, den Pressesprecher brauchen wir halt. Wir hatten waren doch eigentlich schon mal irgendwann drüber eingekommen, meine ich. Bin mir auch nicht sicher, dass wir sagten, so und so viel Büro beraten, da stimmt man dran überhaupt, die primär eine Aufgabe haben, also die sich primär darum kümmern, aber halt nicht fest, sondern dass sie nicht mehr im Ausfeld auch die Aufgaben übernommen werden können. Aber halt primär zum Beispiel einer oder zwei für Mitgliederverwaltung, primär einer für zwei für Presse, solche Sachen halt, aber halt nicht wirklich, wenn jemand ausfällt, dass sie dann sagen, nö, mach ich nicht, das natürlich nicht. Richtig, die Pressearbeit muss ja auch so aussehen. Das hat ja auch beim letzten Mal wunderschön funktioniert, dass wir es gemeinsam machen und nicht einer alleine das Ding am Bein hat. So, da gibt es einen Titel und alle anderen lehnen sich zurück. Ist eh Mist. Es geht aber jetzt nur darum, dass derjenige, der gewählt wird, bisher hat sich noch kein anderer zur Verfügung gestellt. Fände ich auch nicht ganz schlecht. Aber der Büropirat, der gewählt wird, der sagt, er macht den Pressesprecher, der muss auch Pressesprecher heißen. Bin ich der Meinung. Wie sieht der Rest das denn? Also ich hätte das wieder so verstanden, dass wir mindestens drei Büropiraten wählen, die sich gegenseitig vertreten und von denen jeder, sag ich mal, in den bestimmten Aufgabenbereich hat. Genau. Das, was du gerade sagtest, ja. für die Presse finde ich es ganz wichtig, dass der Büropirat, der sich eben mit Pressearbeit beschäftigt, auch Pressesprecher heißt, weil das ist die gängige Formulierung, die auch Journalisten und so weiter und warum sollten wir uns beachten. Ja, das ist auf jeden Fall mal die Definition, die man nach außen tragen kann, klar, logisch, aber ich will trotzdem bevorzugen, intern weiter einfach nur Büropiraten zu nennen, verschiedene meine Zustimmung, so meine ich es ja auch. Vor allem, weil wir so klein sind, dass wir auch alle Sachen mitmachen müssen. Da kann nicht einer sagen, ich mache nur Pressearbeit, mit dem Rest habe ich nichts zu tun, das ist Mist. Das ist dasselbe wie mit der elendigen Diskussion, Büropiraten, Büro, Kreisverband. Nach außen hin sind wir, wenn wir die Gründe sind, ein Kreisverband. Ob wir letztendlich intern funktioniert, interessiert doch draußen keinen Schwanz. Also, ob wir jetzt Piratenbüro sind, natürlich sind wir auf dem Kreis organisiert. Und natürlich wieder schreiben, dass wir ein Kreisverband sind, auch wenn es haarklein nicht stimmt. Aber ist doch egal. Für den Fall, dass wir ein Piratenbüro nur machen. Verstanden, wie ich meine? Ja, ich denke, wir sind uns da einig. Boah, wir werden belauscht und abgehört aus Wesel. Ja. Okay. Hallo, Andi. Hallo. Also, ist ja keine geheime Wahl, deswegen darf ich bereits verkünden, dass ich mich für wegen der Größe des und der Anzahl der aktiven Leute für einen Büropiraten ausspreche, obwohl ich grundsätzlich eigentlich eher für die KV-Variante aus oft diskutierten bekannten Gründen bin. Aber so wie das im Moment aussieht, bin ich der Meinung, dass wir tatsächlich dann keinen Kreisverband gründen sollten, sondern das verschieben sollen. Deswegen werde ich für den Büropiraten stimmen und ich habe die Vermutung, dass das viele andere auch so sehen. Aber gut, das werden wir an dem Tag ja feststellen. Jetzt bin ich überrascht. Du brauchst nicht überrascht sein, das habe ich auch schon vor einigen Wochen gesagt. Ja, aber ich habe es nicht geglaubt. Tja. Was ist eigentlich mit den wenigen Piraten, die nicht online sind? Ist eine berechtigte Frage, da die Einladung ja per E-Mail kommt. Im Moment habe ich so das doofe Gefühl, dass die Piraten, die nicht online sind, schlichtweg gar nicht kommen können, weil sie nicht mal wissen, dass es stattfindet. Ja gut, aber das ist ein Problem der Technik, mit der wir groß werden. Ich sag mal so, erstmal um den Vergleich zu anderen Parteien zu ziehen, die machen komplett offline, als Beispiel, ist komplett offline. Jetzt ist da jemand, der ist, bei XY gemeldet und bei XZ wohnt er. So, der wird das angeschrieben per Post, kriegt die Post nicht. Der wäre aber per E-Mail erreichbar. Der würde jetzt auch nicht kommen, weil er gar nicht weiß, was machen. In dem Fall würde man natürlich genau andersrum sagen, den Kreisverband erfolgreich gründen, per Posteinladung. Da hat man die Mitgliederdaten, auch die E-Mail-Adresse. Und bei Folgeeinladung kann man ihn dann per E-Mail einladen. Jetzt mal genau andersrum gedacht. Ist bei uns natürlich genau andersrum. Ja. Das stimmt nicht ganz. Also in anderen Parteien, weil du gerade von denen gesprochen hast, ist sogar in der Satzung festgelegt, dass die Treffen nicht eingeladen werden müssen. Ja, aber die Satzung, die kann man sich auch selber ergeben, oder nicht? Ja, das ist richtig. Ich wollte nur sagen, weil du sagst, in anderen Parteien machen das ja auch nicht. Die anderen Parteien, also alle, die ich kenne, haben sogar in ihrer Satzung, von denen der Chef drinstehen, dass sie Mitglieder, Kreismitgliederversammlung, Stadtmitgliederversammlung schriftlich eingeladen werden. Ich habe mich also allerdings auch gewundert, dass wir nur in Anführungszeichen eine elektronische Einladung bekommen haben. Kannst du das bitte auch nicht? Ja gut, übrigens hast du vorher genau, das meinte ich ja gerade. Ich habe die ganze Spielchen ja gerade umgedreht, nach dem Motto, jeder ist wie die anderen Parteien halt machen, schriftlich erreichbar, per Briefpost, nur der eine halt nicht, aus welchem Grund immer, der ist per E-Mail erreichbar und den kann halt der zu gründende Kreisverband halt dann hinterher erreichen und zu allen späteren Fragen einladen per E-Mail, der vorher halt nicht eingeladen wurde, weil halt die Postanschrift aus welchem Grund auch immer nicht richtig war. Weil der ganze Spielchen da umgedreht. Nur mal so als Beispielzwecken. Entschuldigung, aber wenn wir diese Kreismitgliederversammlung hinter uns haben und wir ein Piratenbüro haben mit drei berechtigten Verwaltungspiraten, dann haben wir ja das Problem nicht mehr, dass wir an die Daten nicht mehr rankommen. Und dann können wir ja auch bei der Mitgliederzahl, die wir haben, darauf achten, dass Offliner per Post im Zweifel angeschrieben werden. Ja. Was wir jetzt ja noch nicht können. Also bei der übernächsten Kreismitgliederversammlung hätten wir das dann ja im Griff. Da habe ich gerade etwas kompliziert gesagt. Wenngleich ich so eine Klausel wie von muss schriftlich eingeladen werden, ich echt nicht in der gerne einen Satz haben will, weil es doch im Zweifel Schweinegeld kostet. Aber so ein Satz wie, ja, wenn er anders nicht zu erreichen ist oder bevorzugt per E-Mail, da habe ich kein Problem mit. Kann mal jemand sagen, ob wir noch ein bisschen mehr Text brauchen für die Presseinformationen? Möchte da noch mehr hinschreiben oder reicht die kurze Form? Zeit. Okay, Argument. Noch was? Du bist aber sehr kleinlich, Christian. Vielleicht die vollständige Adresse von dem Hotel? Ja, okay, es ist nicht zu übersehen, aber ich schreib's rein. Ich guck mal eben nach. Ich mag sich um eine Floskel handeln, aber ich würde tatsächlich reinschreiben, dass alle Mitglieder, Piratenmitglieder, die zur Veranstaltung eingeladen sind. Ja gut, das wäre wenigstens deutlich. Und wenn du von der Presse bist, dann bleib bitte zu Hause. Ja, ich kann nicht schreiben, dass die Parteimitglieder eingeladen sind. Bei den Piraten ist immer jeder eingeladen, das ist öffentlich. Dann kann ich nicht schreiben, dass nur die Piraten eingeladen sind. Ja, aber nur die Piraten können ja wählen. Du kannst ja schreiben, Mitglieder und Gäste sind eingeladen. Was mir gerade so in den Sinn kommt, Mike, so in den Raum. Wolltest du da vielleicht einen Hinweis geben, dass wir dort unsere zukünftige Organisationsform wählen? Ja. So. Kleingerätlich hin würde ich schreiben, zukünftige Organisationsform. Bitte? Kleinkariert wie ich bin, würde ich schreiben, zukünftige Organisationsform. Ja, dann schreib doch. Mir fällt auch gerade etwas Kleinkariertes auf, und zwar es sollen, also ich bin jetzt wieder zurückgesprungen, es sollen drei Büro, vielleicht die Verwaltungspiraten gewählt werden. Ist der Finanzpirat nicht ein Posten, der überhaupt gar nicht anfällt, im Falle eines, wenn wir nur ein Büropiraten wählen, also Piratenbüro wählen? Dieser ist ja genau der Pirat, der nur dann anfällt, wenn man einen echten Kreisverband gründet, oder? Aber hier ist das falsch verstanden. Hast du genau richtig verstanden? Eigentlich könnte man da eben das reinschreiben, was wir gerade besprochen, wiederholt haben, wo wir uns einig waren. Wir wählen drei Büropiraten und einer davon kriegt den Titel Pressepirat. So, da gehen wir jedenfalls auch andere Sachen. Verwaltungsbereich sind ja auch irgendwo. Also, aber das sind halt interne Aufgabenbereiche. Ja. So, guck nochmal auf den Text. Oh, super. Wen machen wir das fürs Bergische Land auch gleich mit? Sieht gut aus. Nee, wir können die Geschäftsordnung da schauen, ob wir die so übernehmen oder ob wir noch was ändern wollen. Ich schau mal rein. Das wäre sowieso meine nächste Frage, wo klauen wir uns die Waffengeschäftsordnung, wo wir die selbst kreieren. Im Zweifel nehmen wir einfach immer die letzte vom letzten NRW-Parteitag. Da sind immer so viel Formalficker. Wir müssen sie nicht mehr ins letzte schnallen, die dazu und so weiter, die Tagesordnung, ja, wobei die Geschäftsordnung. Da kann nichts passieren, so viel Formalficker, wie da immer vorhanden sind. Ja, wobei der Vorteil jetzt hier vom Bergischen Land, das ist speziell eine mit Büropiraten drin, während es andere gibt mit Kreisverbandsgründung und es gibt eben die Landessatzung, da steht dann alles mögliche über Vorstand NRW und da muss halt alles umformulieren und das wäre eine, da könnten wir weitgehend übernehmen und nur überlegen, ob wir für uns etwas umformulieren wollen. Und das können wir auch zur Not dann noch vor Ort diskutieren, aber können wir die auch vorher diskutieren. Wieso kann ich denn die Seite nicht bearbeiten, um mir hier den Code rauszuziehen? Weil du nicht angemeldet bist? Bin ich. Könnt ihr? Im Wiki? Müsste normalerweise reinkommen. Ja, würde ich auch so sehen. Ist aber nicht. Ich bin angemeldet. Was heißt die Aussage, kein Büropirat darf ein politisches Mandat mehr haben? Also wenn ich das richtig verstehe, ich habe ein politisches Mandat, dann wäre das so, dass ich keinen Büropirat machen würde, richtig? Nur mal so nebenbei, ich bin nicht angemeldet und ich kann den Quelltext mir rauskopieren. Okay, ich will jetzt nicht fummeln, warum das bei mir so ist, keine Ahnung. Kannst du mal einfach jetzt eine Seite anlegen, Bauer Jupp, bei uns eine Unterseite, Geschäftsordnung und dann direkt verlinken, dann haben wir eine Geschäftsordnung, die wir anpassen können. Ich mach's am besten erstmal im Pad, sonst kommt es zu Verwirrung mit der History. Ja, mach. Kein Büropirat darf ein politisches Mandat innehaben. Ich würde sagen, den können wir streichen, wir machen ja unser Ding. Ich würde sagen, mir ist das egal, nicht wegen mir, aber wir kriegen ja bei unserer geringen Anzahl an Leuten kriegen wir so Probleme. Wenn wir nur an die Kommunalwahl denken, vielleicht haben wir dann Sozialverband oder keine Ahnung, aber dann ist ja fast jeder mit irgendeinem Mandat vertraut, wenn das vernünftig läuft. Aber wegen der geringen Personaldichte müssen wir diesen Passus streichen. Also Doppel Posten sind fast ja manchmal gar nicht zu vermeiden bei so wenig Leuten. Irgendwann jemanden, müssen wir den im Hinterkopf haben, dass wir das vielleicht wieder reinsetzen. Ne? Aber zurzeit halte ich da auch nicht viel von. Raus damit. Es sei denn, sieht jemand anders hier. Aber gut, hast du sie jetzt ins Pad kopiert, Bauer? Ich bin noch dabei. Irgendwie bin ich überall abgemeldet auf einmal. Dafür das. So, ja. Direkt unter dem Wiki von dem Bergischen Land. Eintrag. Also doch schon fertig im Wiki, okay. Wieso Wiki? Ach so, doch nicht. Gut, okay. Gott, lass mal einmal beschließen, was wir jetzt noch für Pets brauchen. Ich habe Satzungserstellung, sagen, Einwände. Entschuldigung, bitte nochmal. Mal kurz Frage in die Runde, welche Pets wir jetzt noch brauchen. Können wir die jetzt direkt erstellen und dann auch gleich auf die Mailingliste kippen? Ich würde sagen, Satzungserstellung brauchen wir noch. Gibt's da Einwände? Damit ich dir folgen kann. Wo haben wir denn eine Beispielsatzung? Ich habe jetzt keine parat. Müssen wir dann halten. Aber lass uns nicht so viel springen. Jetzt sind wir doch gerade gewesen bei der Geschäftsordnung. Ich gehe jetzt da gerne rein. Lass uns erstmal die Geschäftsordnung, weil die ist wichtiger, weil Satzung brauchen wir im Prinzip, solange wir nur ein Piratenbüro machen, nicht unbedingt eine Geschäftsordnung brauchen wir. So aus. Heute schon fertig bearbeiten. Ja, lass uns das direkt zusammen alle fertig machen. Alle lesen eben und gucken, wo es was zu meckern gibt. Gibt es irgendwen, der die Geschäftsordnung nicht sehen kann? Ups, da gab es bestimmt so eine, die Pet nicht sehen konnten. Statt noch auf privat. Ich habe sie aber auf public gesetzt. Da steht ein Beisatz, also ne, ähnlich. Kein Büropirat darf ein Amt in einer höheren Parteigliederung innehaben. Ich wüsste zwar nicht, auf wen das zutreffen könnte, aber ich denke, das sollten wir auch streichen, um uns da nicht irgendwie einzuengen. Denn was wäre denn, wenn jemand für ein Amt in einer höheren Gliederung kandidiert, im Laufe seiner Amtszeit als Büropirat, dann muss er dann da zurücktreten, oder wie läuft das? Ja, und das finde ich auch sehr sinnvoll eigentlich. Wegen, zum Beispiel könnte es Interessenskonflikte geben, wenn man zum Beispiel einen Kreisverband gründet und man ja zum Beispiel Schatzmeister ist auch Kreisverband und auch auf Landesebene. Und dann könnte es zum Beispiel Interessensverbände geben. Also ich finde das schon in Ordnung, auch wenn es um ein Piratenbüro geht. Weil zum Beispiel. Wie sehen die anderen das? Höhere Parteigliederung heißt auch in unserem Fall ermittelt, ja, irgendwo im Landesverband sozusagen. Ja. Und das ist, meine ich, auch ziemlich Standard bei uns. Ich meine, wenn ich auf irgendwelchen Versammlungen war, dann war es so oft, ja hier, tralala, ich trete bei diesem und dem Posten zurück, dass ich damit da und damit dafür kandidieren kann. Also das ist echt Standard bei uns. Sollte auch so bleiben. Ja, da geht ja um Ämterhäufung und so weiter. Nur, ja. Ich muss Tobi da recht geben. Ich weiß nicht, ob wir uns als so ein kleiner Haufen, den wir da sind, überhaupt beschränken sollen. Die kann man zur Not, wenn wir größer sind, vielleicht wieder reinnehmen. Dort geht eigentlich nicht erst meiner Meinung nach nicht eher um uns, sondern eher um die anderen. Also, ich würde es drin lassen. Ja, dann ist das aber in der Satzung der anderen, steht dann drin, in der höheren Ebene steht dann drin, dass du in der unteren nicht irgendwie noch vertreten sein darf. Ja, ich meine, der Satz, der tut den anderen einen Gefallen, der höheren Ebene, so meine ich das. Also es ist unsere Geschäftsordnung und wir entscheiden, ob wir das drin haben wollen oder nicht. So einfach sehe ich das. Ja. Lass uns einfach systematisch von oben anfangen. Nehmen wir das als zusätzliches Modul rein, den Passus. Dann kann man das ja abstimmen an dem Tag. Also ich habe zum Beispiel nicht vor, für einen Landesverband zu kandidieren, aber keiner kann abschätzen, was passiert, ob das nicht doch irgendeiner vorhat oder so. Lass uns einfach mal systematisch vorgehen. Also der erste Teil von Zeile 1 bis Zeile 6, bevor Paragraph 1 kommt, würde ich sagen, ist so unstrittig, können wir so belassen, wie es ist. Jo. Paragraph 1, Aufgabe, Rechte und Pflichten des Piratenbüros, Zeile 7 bis Zeile 9. Würde ich auch umstritten. Würde ich auch so lassen, ja. So, und jetzt bei Paragraph 2 geht es jetzt um die Büropiraten selber. Piraten, die mit der Durchführung der Aufgaben des Piratenbüros nach Paragraph 1 beauftragt sind, heißen Büropirat. Punkt, Ende, kein Problem. Jeder Büropirat erfüllt seine Aufgaben ehrenamtlich und unentgeltlich, ist klar. Jeder Büropirat muss ein volljähriges geschäftsfähiger Pirat sein. Frage, müssen wir das volljährig machen oder können wir auch Floggy oder David als Büropiraten wählen? Ich glaube, das hat sogar was mit Rechten zu tun, oder? Vom Gesetz sogar. Ich glaube, das können wir nicht. Ist nicht frei unser Ermessen, oder? Ich denke aber schon. Sagen, da geht um die 18-jährige Volljährigkeit, ne? Vollständige Geschäftsfähigkeit und so weiter und so fort. Ja, wir haben doch verschiedene Wahlen, wo auch 16-Jährige schon zur Wahl zugelassen sind. Also von daher ist das durchaus eine Frage, die man ernstlich stellen sollte. Du musst unterscheiden zwischen aktiv und passivem Wahlrecht. Wir haben aber kein, wenn es zum Kreisverband käme, kann ich mir vorstellen, dass es im Landeswahlgesetz etwas gibt, aber zum dem Thema Büropirat gibt es kein Gesetz, was regeln würde, wie alt man da sein muss. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Ja klar, natürlich taucht in den Gesetzen Büropirat nicht auf, ist klar, oder Piratenbüro, logisch. Das ist unstrittig. Ich weiß nicht, inwieweit das kollidieren könnte. Können wir uns darauf einigen, dass wir den Satz raushaben wollten, wenn sich rausstellt, dass es kein Problem ist, dass ein 16-Jähriger auch Büropirat werden darf? Ja. Oder wir machen mal eine Klammer drum und ich frage mal den Klaus Hammer, dass er das mal klärt, ob da ein Problem besteht. Ich wollte ihm gerade eine Mail schreiben, dann mach das. Ich mach die Klammer, du schreibst eine Mail. Gut, kein Büropirat darf ein weiteres Parteiamt in der höheren Parteigliederung innehaben. Das würde ich jetzt für unsere Situation wegnehmen, weil ich denke mal, wir werden so oder so über kurz oder lang ja nochmal darüber diskutieren, ob wir Piratbüro bleiben oder ob wir KV werden wollen, wenn wir größer werden. Und dann kann man das durchaus auch nochmal diskutieren dann. Naja, ich will so eine Satz auf jeden Fall weiter drin behalten. Ich halte den für ganz wichtig wegen Ämterhäufung. Das ist jetzt eine Vorsorge und später wird dann argumentiert, ja, das haben wir damals nicht gebraucht, warum brauchen wir sie jetzt? Also ich finde den Satz wirklich wichtig. Gut, können wir auch drin lassen, weil im Moment ist ja keiner dabei, für eine höhere Parteigliederung zu kandidieren. Wie gesagt, ist es auch egal. Wir können das ja als Modul unten dran setzen, als zusätzliche Abstimmung, ob das dann noch reinkommt oder nicht. Ja, dann lass das so machen, da brauchen wir nicht diskutieren. Ich setze einfach nach unten und schreibe Modul dazu. Ja. Das Amt des Büropiraten wird durch Wahl vergeben und durch den Landesvorstand bestätigt. Das scheint ein Standardpassus zu sein für das Thema Piratenbüro, weil ja die Gesamtverantwortung beim Landesverband bleibt, bei eben nicht KV. Richtig. Jeder Büropirat ist dem Landesverband unterstellt, passt dazu. Der Landesvorstand ist gegenüber den Büropiraten weisungsberechtigt, sofern es die in der Landessatzung festgelegten Aufgaben des Landesvorstandes berührt. Der Landesvorstand ist berechtigt, den Büropiraten von einzelnen Aufgaben zu entbinden, sofern sie in den Bereich seiner Weisungsrechts fallen. Die Entbindung hat mit schriftlicher Begründung zu erfolgen. Das können wir erstmal so drin lassen, denke ich. Wisst ihr, was mir gerade mal einfällt? Was ist eigentlich, wenn diese gesamte Büropiratensatzung so vorgegeben wird vom Vorstand? Weil letztendlich ist das Piratenbüro ja eine Entlastung, eine Hilfe für den Vorstand. Was ist, wenn wir die gar nicht ändern dürfen? Weil hier im Wiki ist ja die Satzung auch von der Nutzergruppe Vorstand gesperrt worden. War ja nicht ohne Grund. Was, wenn man sich nur mit dieser Satzung überhaupt ein Piratenbüro gründen kann? Fällt mir gerade so spontan ein. Nee, glaube ich nicht. Nein, weil ich habe unterschiedliche gesehen. Ich hab mir das unterschiedliche angeguckt. Ist nur gesperrt, Bauer, damit in der Live-Version keiner nachträglich rumeditieren kann. Ja. Nee, war nur so ein spontaner Hirn-Jazz. Jeder Büropirat ist rechenschaftspflichtig gegenüber der Mitgliederversammlung, dem Landesvorstand. Ist wohl klar. Die Rechenschaftspflicht ist erfüllt durch die Veröffentlichung eines schriftlichen Quartalsberichts im Wiki des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und der Crew-Sprecher-Mailingliste des Landesverbands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei und ein Abschlussbericht am Ende der Amtszeit. Mit dieser Crew-Sprecherliste, da kriegen wir hoffentlich noch eine Schulung für oder so, wie das da läuft. Da gibt es nicht so viel. Da gibt es sowieso Klärungsbedarf. Die Crewsprecher-Mailingliste, die gibt es eigentlich gar nicht, weil es ja auch keine Crews in dem Sinne mehr gibt. Ich meine, da ist sogar ein Antrag gewesen, den Namen zu ändern, zu irgendwie Organisations- oder Untergliederungssprecher in welchen Liste oder sowas. Also an den Namen jetzt nicht stören, da müssen wir jetzt mal nachforschen. Dann machen wir doch einfach kurz, wir schreiben an geeigneter Stelle. Fertig. Ja, wobei die es ja vorher geben, die geeignete Stelle, ne? An geeigneter Stelle, Punkt. Ja, wir wissen ja nicht, wo die geeignete Stelle ist. Das müsste auf jeden Fall geklärt werden, weil die suchen wir uns ja nicht aus, sondern die wird vorgegeben. Ja, an vorgegebener Stelle schreiben wir dann eben. Aber dann müssen wir sie jetzt nicht wissen, aber wir können die Satzung fertig machen. Also ich hab mal gerade über Google dieses Thema Quartalsbericht eingegeben und die einzige Gliederung, die da scheinbar überhaupt jemals gemacht hat, ist der Hochsauerlandkreis. Ansonsten findet sich nichts zu dem Thema Quartalsbericht. Also das scheint so ein Passus zu sein, der da zwar drinsteht, der aber von niemand bisher ernst genommen worden ist. Deswegen ist die Frage, ob wir das tatsächlich da drin lassen sollen, weil Quartalsberichte halte ich für, also bei einer Aktiengesellschaft ist das durchaus ein Grund, warum Firmeninhaber, die jetzt nicht dreimonatig sich mit ihren Shareholdern auseinandersetzen wollen, ein Punkt, warum sie dann keine AG mehr sein wollen. Und das halte ich eigentlich für das Thema Piratenbüro für deutlich zu bürokratisch. Also von mir aus kann man den Passus auch direkt rausmachen. Das wäre meine Frage gewesen, muss das wirklich quartalsmäßig sein? Da die Wahldauer wohl 12 Monate beträgt, könnte ich mir einen Halbjahresbericht von mir vorstellen, aber Quartalsbericht muss auch ein bisschen heftig. Also ein Abschlussbericht am Ende der Amtszeit, also ein Jahresbericht ist auf jeden Fall vorgesehen, halte ich auch für vernünftig. Und diese Quartalsberichte würde ich rausnehmen. Ja, Quartal ist echt ein bisschen happig. Jahresbericht sollte reichen, aber ich kann mir gut vorstellen, warum er da so steht. So? Weil man weiß, dass die Piraten schlampig sind. Also mal ganz ehrlich, die Vorstände der letzten Jahre, die haben ihre Tätigkeitsberichte alle nicht im Griff gehabt. Sorry. Habe ich mich noch mit beschäftigt. Da schreibt dann ein Vorstandsmitglied, ich habe einen Infostand besucht, ja. Das steht dann in so einem Tätigkeitsbericht drin. Der fleißigste war Alexander Reinsch, der hat das umfangreichste geschrieben im letzten Jahr und das war ein unvollständiger, mangelhafter Tätigkeitsbericht. Und da musste man auch fragen, will man das überhaupt, wenn es eh keiner liest, weil sich eh kaum einer beschwert. Da war nur einer, der es dann mal bemerkt hatte und der hatte wir hatten dann miteinander gesprochen, ich habe festgestellt, er hat recht. Also jetzt fangen wir dann als Piratenbüro dann so an, das fände ich also wirklich anstrengend. Der Quartal ist wirklich schwappig. Wie gesagt, ich kann mir nur gut vorstellen, da drin steht, weil genau wie du sagst, wenn das den Punkt angeht, sind wir irgendwie alle gleich. Und damit wollte der oder diejenige, die Geschäftsordnung gemacht hat, dem vorbeugen. Aber ihr habt natürlich völlig recht, dass quartalsmäßig zu viel ist. Ja, was auch immer ein Abschlussbericht dann sein enthalten soll. Aber okay, weiter. Dann lassen wir es jetzt so stehen, dann sind wir uns sehr einig. Mach weiter, Harald. Gut, also Paragraph 3, Wahl des Büropiraten. Jeder Büropirat wird durch die Kreismitgliederversammlung vorgeschlagen und gewählt. Gewählt wird in geheimer Wahl. Gewählt ist, wer in einer Akzeptanzwahl mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen für sich heißen, aber eine Mitgliederversammlung zur Wahl eines Büropiraten ist einzuberufen, wenn die Aufgaben des Büropiraten nicht mehr vollständig durch Büropiraten abgedeckt werden können und das Amt des Büropiraten nach Paragraph 4 beendet ist. Würde ich so lassen. Bis auf dieses Für würde ich durchaus aufversetzen. Ja. So, Paragraph 4, Ende der Amtszeit. Das Amt endet nach 12 Monaten auf der Kreismitgliederversammlung einberufen. Einberufung und Terminierung erfolgt nach Paragraph 6 Nummer 5.3. Na, sehen wir gleich, was das ist. Durch Amtsverzicht, durch eine Wiederwahl zu den in Paragraph 2 festgelegten Bedingungen, durch eine schriftlich begründete... Widerspruch steht da. Durch einen Widerspruch zu den in Paragraph 2 festgelegten Bedingungen, durch einen schriftlich begründeten Beschluss des Landesvorstandes, vorzeitig durch Abwahl mit einfacher Mehrheit oder einer Neuwahl bei einer Kreismitgliederversammlung. Würde ich erstmal grundsätzlich sagen, können wir so stehen lassen. Also die Mehrheit kann einen Büropiraten jederzeit abwählen, so verstehe ich das. Ja, genau. Und der Landesvorstand kann das auch sogar. Klingt im ersten Moment doof, hat aber durchaus Gründe, wenn man zum Beispiel bedenkt, Kreisverband Koblenz war, glaube ich, ne? Ich sehe das auch für sinnvoll. Also wenn das einer nicht für sinnvoll hält, sollte er sich melden, sonst machen wir weiter. Absolut so. Paragraph 5 Datenschutz. Jeder Büropirat muss zu Beginn seiner Amtszeit die Datenschutzerklärung des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland unterzeichnen und sich entsprechend dieser und den geltenden Gesetzen datenschutzkonform verhalten. Ist auch selbstverständlich, oder? Was ist denn mit der Datenschutzerklärung, Sätze Datenschutzverpflichtung und Teilnahme an einer entsprechenden Schulungsversammlung? Wollte ich gerade sagen. Und dann ist der aktuelle Satz eigentlich. Also ich habe die aktuelle Datenschutzschulung gerade hinter mir. Wie lange hat das gedauert? Also die eigentliche Schulung? Ich glaube 1,5 Stunden ungefähr. Hat diesmal die Präsentationsserver funktioniert oder sind die abgebrochen? Es war ein PDF, also von daher. Der macht er halt gar nicht mehr. Letztes Mal hat er auch mit einer Server gemacht und dann ist er voll abgeraucht bei 10 gleichzeitigen Betrachtung. Und dann hat er auch die PDF rausgerückt, das weiß ich noch. Hat ja gut geklappt, also von daher. So, und dann Paragraph 6, Verwaltungspirat. Jeder Büropirat, der mit der Betreuung der Mitglieder betraut ist, heißt Verwaltungspirat. Aha, okay, da ist der Unterschied zwischen Büro und Verwaltungspirat. Jeder Verwaltungspirat hat das Recht, die Mitgliederdaten der Kreise, von denen er gewählt wurde, einzusehen. Das heißt jetzt hier Kreissee, weil die Bergischen hatten da ja einen Regionalverband quasi gegründet. Dann müssten wir bei uns des Kreises schreiben, ne? Jawohl. Sondern jeder Verwaltungsbehörde hat das Recht, die Mitglieder zu Mitgliederversammlungen einzuladen, ist klar. Über aktuelle Ereignisse in der Partei zu informieren, ist auch klar. Zu Stammtischen und anderen Versammlungen einzuladen, ist eh klar. Jeder Verwaltungsbehörde hat das Recht, die Mitglieder der Kreise, von denen er gewählt wurde, in Textform nach § 126 BGB zu kontaktieren. Da muss auch wieder Kreis rein. Dann, jeder Verwaltungsbeirat hat die Aufgabe, Mitgliederversammlung des Kreises, von dem er gewählt wurde, müsste es dann jeweils heißen, also nicht von denen, sondern von dem. Bei dem Zeile 53 müsste dann auch nochmal statt denen, dem, die Akkreditierung durchzuführen. Dann datenschutzkonforme Statistiken bereitzustellen, mindestens 45 Tage vor dem regulären Ende seiner Amtszeit zur Mitgliederversammlung für die Neu- oder Wiederwahl des Büropiraten einzuladen. Der Termin für diese Mitgliederversammlung ist innerhalb des Zeitraums zwischen 21 Tagen vor und 7 Tagen nach dem Ende der Amtszeit des Büropiraten festzulegen. Sollen wir das so lassen oder ändern? Für mich ist das in Ordnung. Gut. Dann Paragraph 7, Finanzrat. Jeder Büropirat, der mit der Erledigung der lokalen finanziellen Angelegenheiten betraut ist, heißt Finanzpirat. Jeder Finanzpirat hat die Aufgabe, finanzielle Angelegenheiten zur Unterstützung des Landesschatzmeisters zu erledigen. Jeder Finanzpirat nimmt Belege, Rechnungen und Quittungen über beschlossene Ausgaben entgegen und übermittelt diese dem Landesschatzmeister. Er ist Ansprechpartner für Piraten und Gruppierungen in allen Finanzangelegenheiten. Er kommuniziert mit dem Landesschatzmeister. Das wäre dann auch diese Geschichte, wo wir per Mail drüber kommuniziert haben, jetzt zum Beispiel für den Flyer von Sigi oder auch Dinge, wie wir die Ausgabe, die wir gegebenenfalls für diesen Termin da in Südlohn hatten und so weiter. Ist aber okay, Paragraph 7, oder? Jo. Paragraph 8, Pressepirat. Jeder Büropirat, der mit der Betreuung der Presse betraut ist, heißt Pressepirat. Jeder Pressepirat hat die Aufgabe und das Recht, Pressemitteilungen zu veröffentlichen. Jeder Pressepirat hat die Aufgabe, Presseanfragen entgegenzunehmen und einen geeigneten Gesprächspartner zu vermitteln. Jede Pressemitteilung sollte grundsätzlich vor Veröffentlichung von mindestens 2 weiteren Piraten gegengelesen werden. Gibt es da irgendwelche Einwände oder Ergänzungen? Ja. Gut, dann. Jetzt haben wir ja eigentlich doch wieder das, was wir nicht wollen. Jetzt haben wir ja dann doch eine Aufgabenteilung. Oder wir machen eine Aufgabenteilung, eine offizielle, und vereinbaren inoffiziell, dass wir gemeinsam die Aufgaben abarbeiten. Aber jetzt haben wir ja dann doch wieder da stehen. Finanzpirat, Verwaltungspirat, Pressepirat. Das wäre jetzt mein Einwand gewesen. Da fehlt nämlich jetzt der Paragraph 9 oder was auch immer darunter, wo drin steht, dass alle gewählten Ratspiraten super abwesend oder gegenseitig vertreten. Vielleicht schreibt mir doch einfach. Zwischen Paragraph 5 und 6, es werden mindestens 3 Büropiraten gewählt, deren primären Aufgabenbereich besteht in Paragraph 6, 7, 6, 7, bla bla bla bla. Dann ist es doch erledigt, oder? Primär heißt ja nicht grundsätzlich, sondern in erster Linie. Du brauchst jetzt nur reinschreiben, dass sich die gewählten Verwaltungsbehörden gegenseitig vertreten. Dann bist du doch von anderen Bahn raus. Ja, okay. Ja, genau. Ja. Aber ich denke schon, dass es Sinn macht, quasi die Aufgaben auch offiziell zu verteilen und dann natürlich durch die Vertretung sicherzustellen, dass sie auch erledigt werden können, falls derjenige, der sie in erster Präferenz übernommen hat, aus irgendeinem Grunde nicht zur Verfügung steht. Christian, darf ich dich fragen, ob du, ganz intime Frage, bereit wärst, dich zum Finanzpirat zur Verfügung zu stellen? Meine Antwort ist ja. Schön zu hören. Das war aber jetzt erstmal blöd formuliert, weil du hast jetzt gerade gesagt, darf ich dich fragen? Bei darf ich dich fragen, ist die Antwort so oder so ja? Und ist die Frage jetzt, würdest du bereit sein, Finanzpiraten zu machen? Ja, Klugscheißer. Also, darf ich dich fragen? Ja. Antwort? Nein. In Zweifel. Ja, genau. Ja, nee, darf ich mal bitte mal anmerken, dass wir keine Spaßpartei sind hier? Nee, aber wir sind eine Partei der Formalfinker, also bitte. Ah, ich stelle mich als Kandidat zur Verfügung fürs Protokoll. Gut. Hallo Seelöwe. Holla. Morgen. Wir sind noch nicht fertig in 3 Minuten. Soll ich mal gehen, oder was? So, er kommt. Nein, darfst gerne dabei bleiben, kein Thema. Wir haben uns nur lange nicht gesehen, weil du eine Zeit lang bei AG Wahlen zum Beispiel keine Zeit gehabt hast und deswegen freue ich mich jetzt, dich zu sehen hier. Die 3 Minuten waren ein kleiner Insider. Gut, dann sind wir eigentlich mit der Geschäftsordnung noch fertig, oder? Genau, und ich schreibe dem Klaus eine Mail, packe ihm diesen Link zur Geschäftsordnung dazu und frage ihn, ob wir eine Satzung brauchen zusätzlich oder ob das mit der Geschäftsordnung ausreicht, weil das ja unter der Satzung des Landesverbandes läuft dann. Oh, das hört sich gut an. Hat eigentlich irgendjemand in letzter Zeit was von Pirat Jens gehört? Ich kann euch auch sagen, warum es um Pirat Jens ganz still ist, weil der hat im Moment so ein anderes Vorhaben, was sehr zeitraubend ist, das da heißt heiraten. Und das ist selber schuld. Ja, ist ja auch schon anderen passiert. Manche sind dann noch erfahrener als ich, habe ich gehört. Aber however, ich denke, dass er danach wieder mal ansprechbar ist für die Piraten. Aber der hat im Moment wirklich andere Dinge am Kopf. Ja, dann sind wir nicht fertig, oder? Habe ich noch was vergessen? Ne, ich denke, das war's jetzt. Ach, so ein Scheiß, Seelöwe, dann sind wir doch in 3 Minuten fertig geworden. Was anderes hätte ich von dir auch nicht erwartet, mein lieber Bauer Jupp. Jo, hier, der faire Pirat. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Du warst das letzte Mal nicht da und jetzt habe ich hier ein Pad. Da stehst du drauf, Mann. Das liegt wahrscheinlich daran, weil die PET-Vorlage aus den letzten jeweiligen Sitzungen, die habe ich geschrieben, von daher ist die jedes Mal übernommen worden und dann kann das durchaus sein, dass sie mich nicht rausgelöscht haben bei der letzten Sitzung, wo sie das dann eigentlich hätten machen müssen. Finde ich gut, dass du das gemacht hast. Ich habe hier aber noch ein anderes PET, wo du draufstehst. Sekunde. Okay, ich beende dann mal die Aufzeichnung, bedanke mich, ja? Entschuldigung. Du bist ja nicht für verantwortlich.